Kundgabe 4526. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.12.1948. Entscheidung zwischen geistiger und irdischer Welt. Wählet zwischen mir und meinem Gegner. Wählet zwischen dem geistigen Reich und der irdischen Welt. Wisset, dass euch das geistige Reich verloren geht, so ihr die irdische Welt erringet. Und wisset, dass ihr auch mich verlieret und der Widersacher euch in seine Fangnetze zieht, so ihr nach irdischen Gütern trachtet und meiner nicht achtet. Die Welt hingeben heißt, mich gewinnen. Die Welt besitzen heißt, mich verlieren. Immer aber ist das Verlangen des Herzens maßgebend, wie weit ihr die Welt oder mich begehret. Denn auch auf Erden könnet ihr Güter euer eigen nennen. Doch wie ihr im Herzen zu ihnen steht, das bestimmt auch eure geistige Entwicklung und den Besitz von geistigen Gütern. Wer nur vom Verlangen nach irdischen Gütern erfüllt ist, der hat keinen Sinn für geistige Dinge. Der ist von mir so fern. Das geistige Reich ist ihm so unwahrscheinlich. Er ist ohne Glauben und auch ohne Nächstenliebe. Denn er hat nur das leibliche Wohl im Auge und schaffet und wirket nur für sich selbst, für die leibliche Hülle, die bald vergeht. Ihr müsstet euch entscheiden, denn je nach eurer Einstellung werdet ihr bedacht werden, in geistigem Reichtum stehend, so ihr mich begehret und die irdischen Güter unbeachtet lasset, oder euch weltliche Vorteile erringen, so ihr sie anstrebt und mit der Unterstützung meines Gegners euren Erdenweg wandelt. Dann aber entfernt ihr euch von mir und geht dem Reich der Finsternis zu. Und davor möchte ich euch bewahren. Die Kinder der Welt sind nicht glücklich zu nennen, wenngleich sie scheinbar froh und frei dahin leben. Denn nichts ist von Bestand, was ihnen zufällt, was sie besitzen oder erstreben. Alles vergeht und sie selbst gleichfalls. Und was ihnen bleibt, ist Elend und Finsternis. Die aber mich und mein Reich anstreben, sind wohl arm zu nennen auf Erden. Sie werden auch oft durch Leid und Trübsal gehen. Doch die Seligkeit ist ihnen gewiss, so sie der körperlichen Hülle ledig sind. Dann wird ihnen vergolten tausendfach, was sie auf Erden entbehren mussten, und was sie nun besitzen, ist von Bestand. Es vergeht ewiglich nicht mehr und wird euch seliger machen, als je auf Erden euch Glück beschieden sein könnte. Doch den freien Entscheid müsstet ihr treffen. Ohne Zwang müsstet ihr wählen zwischen mir und meinem Gegner. Und entsprechend wird euer Los auf Erden und auch im Jenseits sein. Amen.